Erster David ging weg, während Jonathan nach Hause in die Stadt zurückkehrte. Zweiter David kam in Nob zum Priester Ahimelech, der ihm fragend entgegenkam, warum bist du allein und hast niemanden bei dir? Dritter David antwortete dem Priester Ahimelech, dass der König ihm einen geheimen Befehl gegeben hatte und niemand davon erfahren dürfte, deshalb hatte er seine Männer an einen bestimmten Ort geschickt. Vierter David bat Ahimelech, wenn du 5 Brote hast, gib sie mir bitte, oder gib mir, was du sonst hast. Fünfter der Priester antwortete David, dass er kein normales Brot hatte, sondern nur heiliges Brot, das nur gegeben werden dürfte, wenn die Männer sich von Frauen ferngehalten hatten. Sechster David versicherte dem Priester, ja, wir haben uns von Frauen ferngehalten. Als ich aufbrach, war die Ausrüstung meiner Männer heilig. Obwohl es eine normale Reise ist, werden sie durch das heilige Brot noch heiliger sein. Siebter der Priester gab David das heilige Brot, denn es gab kein anderes Brot als das Schaubrot, das man vor Gott wegnahm, um am selben Tag frisches Brot aufzulegen. Achter an diesem Tag war auch Doeg, ein Edomiter und einer der wichtigsten Diener Sauls, dort vor Gott anwesend. Neunter David fragte Ahimelech, hast du hier einen Speer oder ein Schwert? Ich habe meine Waffen nicht mitgenommen, weil der Befehl des Königs so dringend war. Zehnter der Priester sagte, hier ist das Schwert des Philisters Goliath, den du im Terebintental getötet hast. Es ist in ein Tuch hinter dem Ephod gewickelt. Wenn du es haben willst, nimm es, denn es gibt kein anderes Schwert hier. David antwortete, es gibt kein besseres Schwert, gib es mir. Elfter an diesem Tag floh David vor Saul und ging zu König Achis nach Gat. Zwölfter die Diener von Achis sagten zu ihm, das ist doch David, der zukünftige König des Landes. Über ihn sangen die Leute im Tanz, Saul hat Tausende getötet, aber David 10.000. 13. David hörte diese Worte und bekam große Angst vor König Achis von Gat. 14. Deshalb stellte er sich vor ihnen verrückt, benahm sich wie ein Wahnsinniger, schlug gegen die Torflügel und ließ Speichel in seinen Bart laufen. 15. Achis rief seinen Dienern zu, ihr seht doch, dass dieser Mann verrückt ist. Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? 16. Habe ich nicht genug Verrückte, fragte Achis, dass ihr diesen Mann hergebracht habt, damit er vor mir herumtobt? Soll so jemand in meinen Palast kommen?